Wie die südkoreanische Internetzeitung Tonglys berichtete, protestierten 38 Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen, wie die Menschen für Frieden und Wiedervereinigung und der Verein der progressiven Kräfte am 1. März auf einer Pressekonferenz an der US-amerikanischen Botschaft in Seoul gegen die amerikanisch-südkoreanischen gemeinsamen Militärübungen Kryzolf und Adler. Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Minsogilbo bildete die Partei für Wohlfahrts Wiedererlangung Südkoreas eine Friedensexpedition nach den USA und trat am 1. März in eine Antikriegs- und Friedensaktion ein. Die Expedition veranstaltete als Start gemeinsam mit den amerikanischen Antikriegs- und Friedensorganisationen am gleichen Tag vor dem Weißen Haus ein Meeting.